Wir haben verschiedene Veranstaltungen, wo Konzerte du da. Wenn wir nach unten haben, am ersten Sonntag im Juni, haben wir ein Picknick, aber in Franklin Square. So, du kamst mit dem Wetter zu 1500 Konzerte und eben ein paar deutsche Leute als Sonder. So, wir haben ein großes Fest da, dass wir im Sommer kamen. Oder mit gesungen, oder mit Schürpratel von den Kindern in allen Sachen. Der Gesangverein singt, oder der Leiter kam zusammen, oder trinken Scherpese, oder mit Sachen verkauft, und all Sachen, habe ich heimische Sachen. Bei uns ist der Strudel sehr bekannt, you know, der Apfelstrudel, you know. Yeah. Und das ist sehr wichtig an dem Picknick, you know. Und die Chair treffen, du. Ja, ja, wurden zu besser. Ich komme auch dahin aus. Yeah, you know. Yeah, yeah. So, you know, diese Herren Sachen. Denn die Vereine, wir haben, I don't know how many Vereine, für konservische Vereine. Wir haben den Gesangverein, wir haben den Rat and Gun Club, wir haben den Kegelclub, wir haben den Krankenunterstützungsverein. Fishing. Fishing Club, Fishing, you know, all this, jeder hat seine Sachen, you know, und wo er noch geht. Und wir haben nach, oder in Schummer ist ein bisschen langsam, ich steht schon wie, aber am Labor Day, jedes Jahr am Labor Day, das ist September, Anfang September, das erste Woche in September, haben sie ein Treffen, in einer anderen Stadt. Abak ist in Kanada, Abak ist in Cleveland, USA, Abak ist in New York, und das Jahr ist in Cleveland, am Labor Day. Du kamst aber mit der Bossaugen und kamst aber zusammen mit Kocherbaren und celebrieren das Treffen. Das kommen zusammen, you know. Wir sind beieinander, wir sind eine Familie, wir tun Sachen und erzählen einander, bis einer in Cleveland geht, was wir haben für Probleme und all haben Sachen, was vorkommen. Und meisten kennen sie einander, too. Die Elternleute kennen sie noch von Kocherb aus, you know. Viele sind schon gestorben, aber noch ein paar kennen sie. So, die Fremdschiff hat eine Feste. Und treffen wir noch in Herbisch, kommt der Gesangverein. Wir haben einen Damengesangverein und einen Mannverein, you know, wo sie singen. Und du hast ja ihre Feste. In Herbisch haben sie ein Fest, oder in Vrio haben sie ihr Fest. Oder die anderen Clubs haben da ihre, wir haben einen Maskenball von der Damen-Gesangverein, you know, im Februar, you know. Und so, das, jeder hat sein Fest, du da. Oder das ist meistens nach Sonntag, nämlich du hast, am zusammen, ungefähr 250 Leute, wenn wir da Sachen haben, you know, zusammenkommen. So, oder ist Weihnachten, wir haben konzerbische Weihnachten, dass der Albert Behler ist ein Freund, der kommt von meinem Dorf in Lierwolle, er hat konzerbische Weihnachten. Er redet, wie die alten Leute in Konzerb haben Weihnachten geweiht, von Adventssonntag bis Februar. Weihnachten in Konzerb ist gemacht von Adventssonntag bis Ende Februar, you know. So, und das ist auch sehr schön, das ist gut für die Kinder, weil die Herren wieder, wo sie herkommen, wo sie, you know, sie wissen etwas, was los ist geworden, you know. Und so, auch kommen wieder in Rio, ich bin da allerhand feiern, too. Und ich die Sachen, die Kocherber Chapel, das ist die Kocher Gedenkstätte in Graz. Maria Trost, das ist eine Affäre, ein gemütlicher Nachmittag. Du kommst auch wieder zusammen, alle Gruppen zusammen, und mit Essen und alles miteinander. So ein Stück etwas, was du miteinander, you know, es geht ein Stück etwas zu weihen, you know. So, I mean, sure, you must have a piece of telling about it. Yeah, it will be do. Yeah, aber a piece of must do. Bist a piece of älter, wie ich. Yeah, a piece of, poor you. Ich bin ein alter Mann. Engel Fußballclub, du bist Jahre zurück Meister gemacht, nun gestartet. Und sehr, sehr gute Mannschaften gehabt. Hätten gegen irgendjemand spielen können. Und Da sind nicht die guten Zeiten mehr, wir sind jünger mehr. Und auf das vergiss ich nie. Das ist ewig. I have a question about your parents.